In unserer heutigen Frontberichtssendung berichten wir von der Kriegsfront der Heimat und der Kampffront gegen den Bolschewismus. In der Fortsetzung ihrer Mord- und Terrorangriffe gegen die deutsche Zivilbevölkerung griff in der vergangenen Nacht ein starker Verband britischer Bomber erneut westdeutsches Gebiet an. Unser an der Front der Heimat im terrorgeschändeten Westen eingesetzter Berichter Dr. Karl Holzammer hat das Wort. Nicht nur bis in die Wohnstätten der Schaffenden, nein, bis in die Krankenstuben hinein tragen die Angloamerikaner ihren Terrorkrieg, wo die Stille des Hauses, die Kunst des Arztes und die Güte einer Schwester Heilung und Glück bedeuten. Da bricht der Bombenlärm und die sinnlose Vernichtung auf die letzte Schranke der Ehrfurcht nieder. Man könnte jede dieser Terrornächte mit den menschenunwürdigen Gräueln am unschuldigen, gesunden wie kranken Leben belegen. Doch als Deutsche und als Soldaten halten wir es mit der Gesinnung unserer edelsten Geister, von denen einer Friedrich Schiller einmal sagt, denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab. Dieser Wahnsinn verdient nicht einmal eine Schilderung. Jede Untat fordert die Tat allein. Doch wir können den Schmerz nicht aus den Gesichtern verwischen. Die Folgen des Terrors stehen als Kläger auf und sprechen stündlich das Urteil über die, die ihn allen Warnungen zum Trotz ausgelöst haben. Wir bei der Bergung der Verletzten, wir dürfen ruhig sagen, der Verwundeten, bei Nacht oder Tag, die Ruhe hat bewundern dürfen, mit der die Geborgenen an den Rettungsstellen übernommen wurden, mit der man sie verband und pflegte, zum zweiten oder dritten Krankenhaus brachte, wenn das erste selbst in Flammen stand, und mit der sie schließlich der Arzt operierte, bevor noch die Entwarnung alle Verschonten aus den Kellern rief, der hat einen Hauptverbandplatz an der Front erlebt, ohne im Osten oder in Afrika gewesen zu sein.